Einen wunderschönen guten Abend zur neuen Folge des Vollwissen-Podcasts. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema, ein Thema mit sehr viel aktueller Brisanz. Es geht um Grenzen und um die Überwindung von Grenzen. Und das ist eigentlich ein sehr erfreulicher Anlass. Wir möchten auch darüber sprechen, wie es in Europa in den letzten 30 Jahren funktioniert hat, Grenzen zu überwinden. Was sind deine persönlichen Erfahrungen mit Grenzen in Europa? Also meine erste Erfahrung und auch fast schon die einzige ist die innerdeutsche Grenze gewesen. Da war ich noch sehr jung und kann mich auch nur noch schemenhaft daran erinnern. Ich kann mich noch an 3 Zäune erinnern, einen mittleren und 2 äußere. Ich konnte nicht rüber, das wurde mir von meinem Großvater erklärt. Aber was ich noch auf jeden Fall weiß, ist, dass die Türme, die das Ganze abgesichert hatten, sehr schön poliert waren und dass der Rasen auch sehr gepflegt war, der diese Grenze umgeben hat. Ein englischer Rasen zwischen den Grenzzäunen. Ja, ich bin tatsächlich mal über die innerdeutsche Grenze gefahren als Kind und ich kann mich auch nur noch daran erinnern, dass ich unglaublich lange warten musste, aber ich habe keine genauen Bilder mehr im Kopf. Ja, das ist ja nun etwas, was heute sehr, sehr selten geworden ist. Hast du an irgendeiner anderen Grenze irgendwann mal länger warten müssen? Warten müssen habe ich überhaupt nicht, außer es war Stau. Die Grenzen, über die ich in letzter Zeit so gefahren bin, das ist eigentlich fast nur die polnische und die tschechische Grenze von Sachsen aus gesehen. Und da gibt es zwar kein Warten, aber da gibt es ein sehr langes Fahren durch die Grenzen. Also die polnische Grenzanlage, die man da passiert, wenn man aus Sachsen oder am Ende von Sachsen zum Beispiel nach Berlin fährt, dann kommt man schneller an, wenn man über Polen fährt. Und da passiert man Passagen, die sehr grenznah sind und wo noch große Anlagen stehen, wo teilweise auf bis zu 10 Spuren damals noch wohl Fahrzeuge abgefertigt wurden. Das ist mittlerweile aufgegeben worden, da wird jetzt gerastet. Und diese Anlagen werden wohl irgendwie noch erhalten, also die sind auch nicht irgendwie kaputt. Und wenn ich nach Tschechien fahre, dann komme ich häufig durch Grenzanlagen, die sehr verwegen, zum Beispiel im Wald liegen. Auch sehr gut erhaltene Stahlgebilde, die allerdings vollkommen verlassen sind. Ja, die Länder Osteuropas sind ja noch nicht ganz so lange im Schengen-Raum wie die Grenzen in West, wie die Länder aus Westeuropa. Ich bin ja in der letzten Zeit sehr viel an der Grenze zwischen den Niederlanden und Deutschland gewesen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir an vielen Grenzen überhaupt gar nichts mehr aufgefallen. Da erinnert wirklich nur noch das Schild, was darauf hinweist, Sie sind jetzt in der Bundesrepublik, darauf hin, dass man da irgendwie an einer Grenze ist. Also das mit den Grenzen, das hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr verändert. Von unseren Kindheitserinnerungen aus bis nun dahin, dass wir an Grenzen eigentlich die Grenzen nur noch an nicht mehr genutzten Gebäuden oder an Schildern wahrnehmen, ist doch schon eine krasse Veränderung. Absolut. Also was ich allerdings schon noch merke, sind die Kontrollen. Ne? Gerade jetzt aus Polen, wo ja nun einiges erlaubt ist, was wir in Deutschland nicht dürfen, was auch gerne hier rüber transportiert wird. Da gibt es noch Kontrollen, also an den ehemaligen Grenzen oder an den jetzigen Landesübergängen ist nicht ganz so viel los. Es ist zwar Polizeipräsenz, aber die ist sehr zurückhaltend und es ist auch wirklich nur eine gewisse Präsenz. Aber wenn wir zum Beispiel in den Westen reinfahren oder wenn ich dann in den Westen reinfahre nach Deutschland, dann merke ich auf den nächsten 100 Kilometern auch noch eine große Zahl an Kontrollen. Das werden häufig Lastwagen, aber auch PKWs aus dem Verkehr gezogen und durchkontrolliert, einfach um stichprobenartig zu zeigen, dass man nicht alles mitnehmen kann, was man möchte. Das scheint auch so ganz gut zu funktionieren. Das wurde in den letzten Jahren auch verstärkt. Gerade jetzt wegen zum Beispiel Rauschmitteln, die vermehrt auftreten und die vermehrt hier in großen Mengen rübertransportiert werden, jetzt neuerdings auch sehr stark über Bayern. Da wird es wahrscheinlich ähnlich aussehen. Das merkt man schon noch, dass irgendwo noch Grenze da ist und dass diese getrennten Rechtsräume auch von Leuten natürlich ausgenutzt werden. Aber sonst merke ich persönlich davon eigentlich kaum was in der EU, muss ich sagen. Eigentlich eine coole Sache. Also eine Sache, die ja auch für uns Bundesrepublikaner vollkommen selbstverständlich ist, dass wir zwischen den Bundesländern gar keine Grenzen mehr haben. Das ist ja nun wirklich ein Phänomen, was sich mit dem Schengener Abkommen ab 1985 zuerst zwischen den Benelux-Staaten Deutschland und Frankreich ja wirklich dazu entwickelt hat, dass wir im gesamten europäischen Raum wirklich grenzfrei leben können. Wann hast du eigentlich das letzte Mal deinen Personalausweis irgendwo vorzeigen müssen? Also ich habe gar keinen Personalausweis. Ich habe ihn wahrscheinlich das letzte Mal mit Anfang 20 vielleicht irgendwo gezeigt. Ich habe beim Alkohol kaufen. Vermutlich beim Alkohol kaufen. Ich habe allerdings. Ich meine jetzt an der Grenze. An der Grenze habe ich ihn nur bei auslandstransnationalen Flügen benutzen müssen. Allerdings da auch nur meinen Reisepass. Einen Personalausweis habe ich schon seit vielen Jahren nicht mehr vorgezeigt, da ich auch einfach keinen mehr habe und mich in Deutschland mit meinem Führerschein ausweisen kann. Und wenn ich mal in Polen oder Tschechien bin, habe ich meinen Personalausweis dabei. Da reicht er ja auch vollkommen aus. Du hast gerade gesagt, dass du gar keinen Personalausweis hast. Nee, mit meinem Reisepass. Ich habe mich mit meinem Reisepass ausgewiesen. Ja, der reicht. Ja, stimmt. Es gibt so ein, habe ich mal auf YouTube gesehen, so ein Propaganda-Video aus der DDR, wo irgendwie dafür geworben wird, dass doch bitte jeder unbedingt immer seinen Personalausweis dabei trägt und ganz besonders gut auf ihn aufpasst, weil der Personalausweis das wichtigste Dokument ist. Und ganz schön krass, was in der DDR so ein Personalausweis da bedeutet haben muss, dass man anscheinend andauernd überall sich ausweisen musste, sogar im eigenen Land. Und wir heute dahin gekommen sind, dass wir diesen Personalausweis eigentlich für alles Mögliche brauchen, was weiß ich, für einen Handyvertrag oder sowas, aber eigentlich nicht mehr, um von Land zu Land zu kommen. Ich bin ja vor kurzem gerade einmal um die Ostsee rumgefahren und habe dabei 9 europäische Staaten durchquert und mich hat da kein einziger irgendwie einmal nach dem Ausweis gefragt. Fand ich eine coole Erfahrung. Und das glaube ich, ne? Wir müssen ihn zwar immer alle dabei haben, oder wir müssen uns zumindest ausweisen können. Und ein Reisepass ist ja auch in anderen EU-Ländern, wenn wir ja aus Deutschland kommen, ja trotzdem noch Pflicht. Aber diese Kontrollen, dass es die nicht mehr so gibt, das finde ich natürlich auch wünschenswert. Und es ist ja auch die Idee hinter dieser ganzen Schengen-Geschichte, das irgendwann in der kompletten EU zu haben, dass wir hier wirklich nur noch EU-Bürger sind, als die wir uns dann auch verstehen können, noch verstärkterweise. Dafür wurde das ja ohnehin hier alles aufgebaut. Da wird man vielleicht jetzt nicht so schnell hinkommen. Es gibt ja jetzt natürlich auch diese Rufe aufgrund einiger Dinge, auf die wir jetzt hier nicht auch noch näher eingehen wollen, weil das genug andere Medien ja schon tun. Ja. Die Grenzen wieder zuzumachen und solche Geschichten. Ja, ne? Aber ich muss, also da muss man, finde ich, auch einfach mal ganz realistisch bleiben. Klar, man könnte sagen, jo, wir machen die Grenzen dicht, aus welchen Gründen auch immer, aber mal ganz im Ernst, das würde doch überhaupt nicht funktionieren. Das funktioniert, glaube ich, an keiner Stelle, ja. Ja, also ich meine, um das wirklich zu machen, müsste man sich wirklich mit einem fetten Zaun abschotten und man müsste wirklich dafür sorgen, dass alle grünen Grenzen dicht sind. Das heißt, man müsste überall in den Alpen fette Zäune aufbauen, man müsste am Wattenmeer alles abgrenzen und man müsste vielen Menschen, die in einem Land arbeiten und in einem anderen Land wohnen, eigentlich die Möglichkeit nehmen, diese Lebensweise fortzuführen, weil es einfach nicht zumutbar ist, dass man irgendwie morgens an der Grenze eine beliebige Zeit erstmal warten muss, bis man rüberkommt. Das wäre einfach utopisch. Das ist Quatsch. Und mit dem Handel zwischen den Ländern, ich meine, man kann Sachen in Polen bestellen im Internet und die sind am nächsten Tag geliefert. Und das sind einfach Sachen, die würden dann nicht mehr ohne weiteres möglich sein. Und das wäre ein unglaublicher Rückschritt. Also es ist gar nicht möglich. Und wenn man wirklich überall Grenzkontrollen aufbauen würde, die wirklich ein schnelles Durchkommen ermöglichen. Also nicht irgendwie 20 Spuren für einen Lastwagen, sondern, keine Ahnung, 300 Spuren für 300 Lastwagen. Das wäre überhaupt nicht zu finanzieren. Also das ist utopisch. Das geht überhaupt nicht. Klar, was man machen kann, ist, wenn irgendwo wirklich mal was ist, hier irgendwie so ein G7-Gipfel oder irgendwas oder irgendeine spezielle Sicherheitslage, dass man da mal sagt, okay, wir gucken da mal ein paar Tage ein bisschen genauer hin. Klar, aber man muss sich einfach darüber im Klaren sein, dicht machen, das ist überhaupt nicht möglich und das wäre überhaupt auch nicht sinnvoll und das ist auch nicht wünschenswert. Genau, also da muss man, glaube ich, gar nicht alle Dimensionen aufzählen, weil die ohnehin zahllos sind und wir eine Staatsform haben, in der es kaum noch möglich ist. Ich meine, man sieht ja allein schon an solchen Dingen wie diesem G7-Gipfel, wie seltene Falter, die sich auf diesen Wiesen befinden, die abgeriegelt werden, dann plötzlich gefährdet sind und solche Geschichten. Und das ist ja nur der Anfang. Und bei einer Abriegelung von einem Land, da sprechen wir von Dimensionen, die in einer solchen Staatsform, wie wir die jetzt gerade haben, eigentlich vollkommen unmöglich sind. Voll nationalistisch sowas. Absolut nationalistisch. Totaler Unsinn. Man würde gegen diverseste Rechte verstoßen und an ganz vielen Stellen, also auch einfach entlang der Grenze, mal so ganz räumlich gesehen, Da müsste man vielleicht auch die Enteignung wieder einführen. Ja, und volle Kante enteignen, einfach so durch den Garten durch und Straßen kaputt reißen und alles. Und man würde auch, es gibt unglaublich viele Beziehungen zwischen Menschen aus verschiedenen Schengen-Staaten. Könnte man von vornherein erstmal sagen, so, ihr macht jetzt mal besser Schluss oder ab sofort gibt es nur noch Skype, weil ja, so mal abends über die Grenze, das ist. Genau, also diese ganzen Beziehungen, die interkulturell aufgebaut werden seit Ja, Jahren, die ja, progressiv gefördert werden, wo noch lange ja. kein Ende in Sicht ist, die müsste man alle wieder zu verwerfen. Ja, Und genau. das ist absolut nicht vertretbar. Ja, Das kann man ganz klar sagen. man könnte auch überall an den Grenzen dann wieder Sackbahnhöfe einführen, weil die Züge nicht mehr durchfahren müssten. Also wirklich totaler Blödsinn. Ich meine, es ist ja so, es gibt ja Grenzen, die auch wirklich dicht sind. Wenn man sich zum Beispiel mal die Grenze zwischen Russland und Finnland anguckt, die ist zum großen Teil mit so, ja, so lichtschrankenartigen Sensoren ausgestattet. Also wenn da einer rüberläuft, das ist dann relativ einfach zu entdecken, wo das genau passiert ist und dann auch entsprechend da einzuschreiten. Allerdings, das ist natürlich nur möglich, weil in dem Gebiet Finnland-Russland einfach auch wirklich nicht annähernd so viel Grenzverkehr läuft, wie hier zwischen EU-Staaten und da sowieso nicht so viele Menschen sind und dass da oben nun auch wirklich zwei sehr unterschiedliche Staaten sind, bei denen das sicherlich nicht so einfach ist, aber hier für uns einfach undenkbar. Absolut, vor allen Dingen so eine Grenze überhaupt auch zu planen, das zeichnet sich ja auch meistens über Jahre ab. Das ist ja nichts, was man mal eben entscheiden kann. Das ist Das kommt richtig. noch dazu. Ich meine, es ist sicherlich klar, und das ist für viele Leute sicherlich auch manchmal so ein bisschen die Schattenseite, die Öffnung der Binnengrenzen bringt natürlich mit sich, dass die Außengrenzen des Schengen-Raums an allen Stellen gleichermaßen gesichert sein müssen und den gleichen Standard haben müssen. Denn die Außengrenzen des Schengen-Raums haben einfach die Aufgabe, die Innengrenzen zu ersetzen. Klar, wenn ich an der Außengrenze sicherstelle, dass irgendetwas, was ich nicht haben möchte, was weiß ich, irgendwelche Drogen oder irgendwelche Waffen einfach nicht reinkommen, dann kann ich es mir natürlich sparen, drinnen an jeder Grenze erneut zu gucken, ja, darf man das denn oder darf man das denn nicht? Gut, aber inwiefern kanalisiert man dann diese Vorstellung einer Grenze oder auch die Umsetzung dieser Grenze dann nach außen? Also geschieht da wirklich was Abregelungsartiges? Naja, ich meine, ich bin zum Beispiel in diesem Jahr mal von Polen in die Ukraine gefahren mit dem Auto und das war ganz genau so eine Grenze, wie man die ja von früher auch kennt. Also wirklich mit so 20 Streifen nebeneinander, lange Autoschlangen. Ich musste da auch ziemlich lange warten. Da fährt man nicht jeden Tag dreimal drüber, um da irgendwie Pakete auszuliefern oder sowas oder um irgendwie Handelsbeziehungen einzugehen. Das ist eine Barriere, ganz, ganz klar. Ich meine, Ein- und Ausreise war natürlich aufgrund der Einreisebestimmungen oder der Vereinbarung zwischen Schengen-Raum und Ukraine ohne weiteres möglich. Dennoch ist es einfach erstmal eine Hürde. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch für Menschen, die aus Drittstaaten kommen, ein Riesenvorteil. Denn wenn sie erstmal drin sind im Schengen-Raum, dann haben sie ein Visum für den gesamten Schengen-Raum. Also nicht wie früher, ich beantrage ein Visum für Deutschland und darf mich dann in Deutschland bewegen, sondern wenn ich ein Visum für den Schengen-Raum habe, dann kann ich eben ganz genauso wie die ganzen anderen Schengen-Bürger mich frei bewegen und habe natürlich damit für den Zeitraum den Genuss, dass ich in den Genuss der gleichen Freizügigkeit komme. Also insofern würde ich eher sagen, dass es mehr Vorteile mit sich bringt. Ja, und wir nutzen wahrscheinlich im Allgemeinen ja auch eher die gut erreichbaren Kraftfahrstraßen, die Schnellstraßen und Autobahnen. Die sind natürlich grenzmäßig immer sehr sauber abreguliert. Wie ist es denn außerhalb? Wie ist es denn zum Beispiel in Waldgebieten, an unklaren Grenzen, an Flüssen und so weiter? Gibt es denn da auch irgendwelche Maßnahmen oder ist es da einfach offen? EU nach draußen, ja, das ist ja so eine Sache. Kommt ein bisschen darauf an. Also zum Beispiel die Nordseeküste in Deutschland ist ja im Prinzip eine EU-Außengrenze. Also da, ich kann ja von Deutschland aus den deutschen Hoheitsgewässern in internationale Gewässer fahren und von da aus in einen Drittstaat fahren, ohne dass ich da ein weiteres Land irgendwie passieren muss. Das ist ohne weiteres möglich und insofern kann man schon sagen, also die deutsche Nordseeküste ist, was das anbetrifft, nicht besonders stark gesichert. Allerdings ist es natürlich auch so, dass einfach wirklich relativ wenig Leute über diesen Weg einreisen und insofern da auch gar nicht so viele Sicherheitsmaßnahmen notwendig sind, beziehungsweise es gar nicht notwendig ist, dass man jeden Badegast an einem deutschen Nordseestrand da kontrolliert, weil man vermuten müsste, dass der gerade aus einem Drittstaat illegal eingereist ist oder so. Also insofern klar, an den Stellen, wo einfach auch wenig Verkehr ist, sind natürlich weniger Maßnahmen erforderlich als an fetten Durchfahrtsstraßen und Autobahnen. Ja, also bei dem Badegast kann man auch normalerweise relativ eindeutig ablesen, dass der wahrscheinlich nicht über die Ostsee geschwommen ist oder in die Nordsee. Da, glaube ich, muss man die Kontrollen nicht ganz so stark fahren. Das Das ist denke ich richtig. auch, ne? Wenn jemand mit einem Schiff oder mit einem Dampfer käme über die Nordsee, dann würde das schon anders aussehen. Da könnte man dann schon mal auf die Ausweise gucken, ne? Wobei, das ist ja auch, da ist es ja auch tatsächlich so. Und gerade bei der kommerziellen Schifffahrt, also ist dann, ich meine, Passagierschifffahrt so international läuft da ja aus Drittstaaten jetzt nicht mehr ganz so viel, aber zum Beispiel ein Kreuzfahrtschiff aus dem Drittstaat, klar, wenn die irgendwie im Schengen-Raum ankommen, dann hat natürlich auch die Reederei die Verpflichtung dafür zu sorgen, dass die Leute, die da an Land gehen, entsprechend, bevor sie sich da bei den Grenzbehörden da melden, über die entsprechenden Einreisegenehmigungen verfügen, weil sie anderweitig sonst auch die Rückreisekosten zahlen. Und insofern kann man davon schon ausgehen, dass da gerade, was den kommerziellen Passagiertransport anbetrifft, dafür gesorgt ist. Was gibt es denn so für bequeme Möglichkeiten, um hier reinzukommen ohne Pass? Das würde mich doch jetzt auch nochmal interessieren. Hier ohne Pass reinkommen. Also hier ohne Pass reinkommen. Also ohne Pass reinkommen. Würde ich, glaube ich, wirklich durch die Nordsee schwimmen. Nein, ich weiß nicht. Nein, so ohne Pass reinkommen ist natürlich schwierig. Ich meine, es ist ja genauso, wenn wir sagen, ja, was für Möglichkeiten habe ich, in die USA zu kommen ohne Pass? Ja, letztendlich auch noch rüber schwimmen. Klar, das ist natürlich nicht so einfach, aber das ist ja in jedem Land so. Schengen hin oder her. Also, das ist ja jetzt keine Besonderheit. Gut, das brauchen wir. Also ich glaube trotzdem, dass die Möglichkeiten da zahllos sind, aber das müssen wir jetzt ja auch nicht durchkauen. Das wird ja auch, wie was wir schon genannt haben, oft genug getan zurzeit. Was kann man denn noch Schönes über den Schengen-Raum sagen? Also wir werden tendenziell sehen, dass sich Europa da noch stärker eint wahrscheinlich, auch rechtlich noch stärker anpasst, wenn möglich, nach und nach, ne? Dazu führen ja auch diese ganzen interkulturellen Maßnahmen, die gerade an den Grenzen immer angesetzt werden oder an grenznahen Städten immer, dass man auch versucht, die Bürger aus dem nächsten Staat rüberzuholen und auch gemeinsam einfach was zu tun. Ja, ich denke mal, also für unsere Generation ist es ja eigentlich im Prinzip schon selbstverständlich, dass wir in die meisten europäischen Staaten wirklich einfach so einreisen können. Genauso selbstverständlich, wie es ist, dass wir zwischen unseren Bundesländern in der Bundesrepublik hin und her reisen. Und das wird genauso weitergehen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es da irgendein Zurück gibt. Und das Zusammenwachsen von Europa geht einfach so schnell weiter. Das kann davor einfach nicht Halt machen. Und insofern bin ich der Meinung, dass es immer selbstverständlicher wird und immer einfacher wird. Und diese Grenzkontrollen, die es da jetzt an einigen Stellen noch gibt, und die Rumänien ist ja noch kein Schengen-Land zum Beispiel, das wird man relativ schnell in den Griff kriegen, dass diese Länder eben auch die gleichen Standards an ihren Außengrenzen zur Verfügung haben werden wie alle anderen Schengen-Staaten an den Außengrenzen, und dann wird es immer mehr geben. Und das ist super. Das vergrößert unseren Raum, in dem wir agieren können, in dem wir leben können, in dem wir soziale Kontakte haben können, in dem wir Handel treiben können. Und das führt letztendlich ja auch dazu, dass es noch einen Grund weniger gibt, irgendwie irgendeinen Krieg anzufangen. Ja, und doch zieht die Kultur bei diesen interkulturellen Maßnahmen immer nach. Also es gibt da genügend Erhebungen, die halt aufzeigen, dass der Alltag sich trotzdem im eigenen Land auch in Grenzregionen abspielt. Und man eigentlich sich nur tagsüber zum Einkaufen rübertraut. Das ist nach wie vor so. Es herrschen viele Vorurteile, die von den älteren Menschen an die Jugendlichen auch weitergegeben werden, was sich dann wieder auf die Jugend auf der anderen Seite dann einspielt und dann übernommen wird. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was noch langfristig sein wird, ne? diese kulturelle Verständigung und auch den Lebensalltag wirklich zu überführen, ne? Dass das Leben wirklich dort so weitergeht wie im eigenen Land, wenn die Grenze zu passieren ist. Also das hat sich schon gezeigt, dass das nicht so ohne weiteres passiert, ne? Ja, aber das ist sicherlich auch noch so, dass es an vielen Stellen ja auch einfach noch Sprachgrenzen gibt, die einfach auch eindeutig sind. Allerdings, da haben wir auch schon innerhalb von Deutschland gut gelernt, mit umzugehen. Wir haben es da ja auch schon geschafft, die Bayern auch großteils kulturell in die Bundesrepublik zu integrieren, trotz Sprachbarrieren. Und insofern bin ich mir sicher, dass es auch möglich sein wird, uns in dem Raum, in dem es, in dem europäischen Raum, in dem es, wie viele Amtssprachen haben wir eigentlich gerade in der EU? Nicht ganz 28, weil ja einige Länder immer die gleichen haben. Aber dass es uns da auch genauso leicht fallen wird, früher oder später, da auch diese Sprachgrenzen zu überwinden. Gut, ich würde sagen, dann schauen wir dem Ganzen auch mal wieder, wie so oft, positiv gegenüber in die Zukunft Auf jeden Fall. und lassen das erstmal so stehen, grenzoffen. Ganz grenzoffen, auf jeden Fall. Nicht Grenzen auf, aber Schengen muss bleiben und Schengen ist gut und ein Zurück kann und darf es nicht geben. Super, Dankeschön. Vielen Dank.